wird weiß. Applaudieren auf die Hand. Außer Farbe ist Schatten, Raum macht den Ton. Das schwarze Fernsehen, das braucht Ton. Das schwarze Fernsehen, das braucht Ton. Entdeck die neue Kontinent. Grau nimmt die farbige Parada. Grau nimmt die farbige Parada. Kommt sich keine Farbe aus, ist Untergrund. In Träumen graus, das ist Grau-Bund. In Träumen graus, das ist Grau-Bund.